Ganz zu Beginn eine wichtige Information. Wir haben diesen Podcast vor der Verschiebung von Film 24 aufgenommen. Das heißt, wir spekulieren in diesem Podcast nur darüber. Inzwischen wurde jedoch bekannt, Film 24 wird nicht, wie geplant, am 17. April in den japanischen Kinos starten, sondern ist vorerst auf unbestimmte Zeit verschoben. Behaltet bitte diese Information im Hinterkopf und habt trotzdem viel Spaß mit unserer Spekulation, die nicht mehr ganz aktuell ist, und mit diesem vorliegenden Conncast. Hallo und herzlich willkommen zum vierten News-Podcast im Jahr 2020. Heute gibt es wieder die geballte Ladung an News, unter anderem mit einer deutschen Kinopremiere von Film 23. Aber zunächst gehen wir der Reihe nach vor und ich stelle euch meine Mitstreiter heute vor. Da ist zum einen Lasse. Hallo Lasse. Hallo. Ich begrüße Johannes. Hallo Johannes. Hallo alle zusammen. Und mit dabei ist auch Olli. Hallo Olli. Hallöchen, ich bin auch all hier. Genau, und dann starten wir mal direkt durch mit einer Jubiläumsmeldung. Wir haben wieder Jubiläum gefeiert, alle Jahre wieder. 12 Jahre ConnenWiki, das ist am 16. März 2008 online gegangen. Jetzt haben wir 12 Jahre auf dem Buckel und haben anlässlich dieses Feiertags, kann man fast sagen, wieder eine kleine Verlosung gestartet, wo man, oder wo ihr genauer gesagt, Band 12 gewinnen könnt, weil es 12 Jahre Jubiläum ist. Einmal den 12. Film auf DVD und einmal den 12. Film auf Blu-ray. Die Verlosung ist schon vorbei, die Gewinner sind kontaktiert. Also falls ihr in euer Postfach schaut und ihr dort eine Nachricht habt von connews.org, dann solltet ihr aufschreien und euch schnell bei uns melden, damit ihr den Gewinn dann bekommen könnt. Und an alle, die leider nicht gewonnen haben, es wird nicht das letzte Gewinnspiel gewesen sein, spätestens nächstes Jahr zum 13. Jubiläum, wenn es denn soweit kommen sollte, was ich sehr hoffe, dann werden wir wieder ein Gewinnspiel machen, aber ich bin sehr optimistisch, dass wir auch schon vorher ein Gewinnspiel haben. Das lest ihr dann natürlich auch wie gewohnt auf connews.org oder auf unseren sozialen Netzwerken oder bei Discord. Ist Discord ein soziales Netzwerk? Ja, lest ihr dort auf jeden Fall auch. Ja, da freue ich mich drauf. Endlich wieder Gewinnspiele. Ja, Olli, als Mitarbeiter von connews.org, weiß ich nicht, ob du da mitmachen kannst, aber du kannst es zumindest versuchen und dann wirst du am Ende ausgesiebt. Nein. Ausgesiebt. Ja. Zudem der Hinweis, dass wir einen neuen Audiokommentar aufgenommen und veröffentlicht haben zu Film 21, der purpurrote Liebesbrief. Also falls ihr diesen Film mit unseren Live-Kommentaren gucken wollt, dann hört dort gerne mal rein. Der Audiokommentar ist auch bei YouTube verfügbar, genauso wie der Audiokommentar zu Film 20, den wir schon vor einiger Zeit aufgenommen hatten, aber der jetzt bei YouTube auch nachgereicht wurde. Also ja, schaut auch dort gerne vorbei, youtube.com/ConnenNews, da findet ihr unter anderem den Audiokommentar zu Film 21 und zu 20. Genau, dann machen wir weiter mit unserem ersten Themenbereich hier. Das ist der Anime in Deutschland-Bereich und da haben wir mindestens eine Knallermeldung für euch. Und zwar betreffend Film 23, der am 30. Juni in die deutschen und die österreichischen Kinos kommt. Nicht wahr, Johannes? Ja, und zwar erscheint dieser Film, wie gesagt, im Kino. Wir werden die deutsche Synchronisation zu hören bekommen. Ist jetzt noch ein bisschen ein Fragezeichen dahinter, ob wir ihn wirklich ins Kino bekommen. Es kann nochmal sein, dass sich aufgrund der aktuellen Krise, die momentan besteht, dass mit dem Coronavirus und der Tatsache, dass Kinos jetzt geschlossen sind, dass es entweder im Programm von den Kasei Anime Nights nochmal zu Verschiebungen kommt oder dass der Film nicht ins Kino kommt, sondern dass Anime On Demand das so macht, dass es wieder ein Online-Ticket gibt und man dann 48 Stunden lang Zugriff hat auf den Film und das dann über das Portal Anime On Demand. Und soweit zu dem Film. Ist natürlich wieder eine Kinopremiere und würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir denn den Film im Kino genießen können tatsächlich. Aber das muss jetzt noch tatsächlich erstmal mal abgewartet werden. Wie gesagt, angekündigt ist der Film bislang. Und sobald es da nochmal Neuigkeiten gibt mit einer möglichen Verschiebung oder einem mögliche Verschiebung oder ob denn sich die Austragung irgendwie ändert, dass es nicht im Kino stattfindet. Da werdet ihr auf jeden Fall bei uns darüber informiert. Und zum Film selbst, die Stahlblaue Faust, handelt natürlich um Makoto Kyoko und Kaito Kid und wird auf jeden Fall eine spannende Geschichte. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall schon sehr darauf. Ja, genau. Ich bin auch schon sehr gespannt auf den Film und hoffe natürlich, dass wir den auch im Kino erleben können, denn es ist immer ein anderes Gefühl, wenn man den Film im Kino sieht, als wenn man ihn dann über das Anime-On-Demand-Portal beispielsweise bekommt, was aber eine gute Alternative ist dafür, dass man nicht ins Kino kann. Das wurde ja jetzt bei Psycho Pass so gelöst und ja, für die Zukunft wurde dort noch nichts gesagt, aber ich nehme mal an, dass es zumindest in den kommenden Monaten auch so sein wird, also zumindest jetzt im April auf jeden Fall noch. Ja, ob denn auch die Stahlblaue Faust der wirkliche Titel für diesen Film sein wird, das weiß man jetzt noch nicht, aber ich gehe zumindest stark davon Doch, aus, dass das das ist der. mittlerweile auch auf dem Filmposter bestätigt. Ah, Also okay, das bestätigt, ja. Sehr gut. wird der offizielle Titel sein. Ah, gut, dann weißt du mehr als ich, aber schön, dass der Titel dann bestätigt ist. Ja, ich hoffe, wir können dann wieder ins Kino am 30. Juni und ansonsten wird es, denke ich, auch ein Ersatzevent geben bei Anime On Demand. Frag dich dann vielleicht, wie teuer das sein wird. Jetzt hatten sie es bei Psycho Pass, da meine ich, mit drei Filmen gemacht für 9,99, wenn ich mich nicht irre. Und ja, Ja. bei Conan könnte ich mir auch vorstellen, dass man es da für den einen Film mit 9,99 macht. Mal sehen. Man muss dazu sagen, dass es diese bei Psycho Pass jetzt so war, dass es da noch 14 Tage gratis von Anime On Demand dazu gab. Also, dass man seinen Zugriff hatte auf den gesamten Content, der dort zur Verfügung steht für Premium-Nutzer und dass man sogar eine Kauflizenz mit dabei hatte. Ich meine, von mindestens einem von diesem Special, es waren ja wie gesagt drei. Und dafür fand ich den Preis tatsächlich mehr als fair, zumal man sogar die Auswahl hatte, ob man das jetzt auch in deutscher Synchronisation oder in japanischer Originalton anhören möchte. Also quasi sogar noch ein extra Feature, wenn man so will, weil im Kino ist es ja dann vorgegeben. Und ja, fand ich wirklich eigentlich vom Preis her sehr fair, muss ich sagen. Ja, das denke ich auch. Auch wenn die 2 Wochen Premium-Mitgliedschaft natürlich ein bisschen auch zum Anfüttern sind, dass man weiterhin dabei bleibt. Aber wenn man dann die Kauflizenz später auch noch dazu bekommt, ja, dann lohnt es sich auf jeden Fall. Ich meine, der Conan-Film an sich, der kostet ja auch schon, ja, wie teuer ist es? 8,99 zum Kaufen? 7,99? 7,99. Ja, okay. Dann hätte man es ja, wenn man 9,99 beispielsweise zahlt für den exklusiven Zugang vorher plus 2 Wochen Mitgliedschaft. Und dann noch später die Kauflizenz wären dann ja 9,99 hypothetisch auch eine gute Option, finde ich zumindest. Ja, man muss ja auch bedenken, wenn man ins Kino geht, ist natürlich der Ticketpreis auch nochmal teurer und man hat halt kein ja, noch 14 Tage Anime On Demand Abo, was irgendwie da dein bestehendes Abo verlängert oder halt, dass du mal was ausprobieren kannst. Von daher, ich weiß gar nicht, wie viel man im Kino mal so bezahlt. Ich glaube, so 11 bis 12 Euro oder 11 bis 13 Euro Ja, ungefähr. kommt gut hin, 12 Euro. Ja, und natürlich hat man nicht zu Hause nicht das große Kino-Feeling, das ist klar. Nicht? Aber Oh. ja, also Popcorn kann man sich vielleicht noch selber machen in der Mikrowelle, aber dann die Mitzuschauer, die neben einem sitzen und einen dann irgendwie ablenken mit Gesprächen während des Filmes, das hat man dann leider nicht zu Hause. Also Natürlich, ich habe so eine Tonaufzeichnung gemacht. Dann bin ich daneben und dann. kannst du das abspielen, ja. Ja. Und der große Mensch, der vor einem sitzt, der ist natürlich auch Ja, nicht da. genau, der setzt dich hin, Mann. Den laden wir extra zu uns ein, damit das authentische Kinofeeling dann da ist. Ja. Das ist übrigens der Täter, weil das, man sieht nur die Silhouette. Ah, stimmt, ist ja so dunkel im Kino, da hast du recht. Ja, solange man nicht die Silhouette vor der Leinwand sieht, weil hinten vom Projektor jemand baumelt, dann ist das noch in Ordnung, ja. Ja, ich würde mich auch riesig freuen, wenn wir den Conan-Film wieder im Kino sehen, weil ich sag's immer gerne wieder, vor Jahren war das noch undenkbar, dass wir Anime-Kinofilme regelmäßig, sage ich jetzt mal, gesehen haben. Und Conan, wenn der Film jetzt ins Kino kommt, ist das der, ich weiß gar nicht, wie vielte im Kino. Und ich freue mich jedes Mal, wenn Conan ins Kino kommt, auch mit deutscher Synchro, weil, ja, ich finde das einfach super und die Atmosphäre ist super im Kino und ja, es ist einfach toll und bleibt zu hoffen, dass es so kommt. Wir werden mal schauen, was die Zukunft bringt. Und ja, ich freue mich generell aber auf jeden Fall, dass wir den Film zu uns bekommen. Genau, dem sei noch hinzugefügt, wenn ihr keine Zeit habt, am 30. Juni ins Kino zu gehen oder wenn ihr euch aufgrund der aktuellen Lage, wenn ihr nicht ins Kino gehen wollt, was ja auch eine Möglichkeit sein kann oder wenn es gar nicht stattfindet, dann erscheint der 23. Film aber noch am 21. September 2020 auf DVD und Blu-ray bei Kazé. Das ist jetzt auch schon durchgesickert, wenn man das so sagen kann. Und ich denke, er wird dann in dem gleichen Zeitrahmen auch bei Anime On Demand verfügbar sein. Das war zumindest in den letzten Jahren immer so. Manchmal ein bisschen früher. Ich glaube, beim letzten Mal sogar ein bisschen später. Aber in der Regel früher, also vor dem 21. September noch. Aber auf jeden Fall haben wir jetzt ein Veröffentlichungsdatum für DVD und Blu-ray Release. Ja, sodass wir uns auch darauf freuen können, ist ja wieder der gängige Rhythmus, dass im September, Oktober der Film hierzulande dann auch, ja, auf DVD und Blu-ray erscheint. Auch hier nochmal der Hinweis, also es kann natürlich sein, das wissen wir nicht, dass wenn irgendwie die Produktionshallen oder sowas stillstehen sollten von Blu-ray-Disc-Hersteller oder was auch immer, dann kann es natürlich auch hier nochmal zu Verzögerungen kommen durch die Corona-Krise. Aktuell steht noch nichts fest und Kasi hat auch noch nichts besonders oder extra zu bekannt gegeben, aber na, je nachdem, wie sich die Lage entwickelt, kann sich das natürlich nochmal ein bisschen verschieben. Ja, das gilt aber tendenziell, denke ich, auch für alle Meldungen, die wir hier haben, die mit einem Datum versehen sind. Man weiß ja nie so genau, was sich da noch dreht oder ändern könnte. Genau, betreffend auch die nächste Meldung, dass Detektiv Conan Tassen nach Deutschland kommen. Ja, ihr habt richtig gehört, wie der Merchandise-Artikel von Detektiv Conan für Deutschland oder für deutsche Fans. Wir hatten ja schon damals die Plüschfigur, die von Kase veröffentlicht wurde. In einem Bundle mit Film 18 wurde die veröffentlicht, das ist aber auch schon ein paar Jahre her. Und wir hatten damals ja zwei Wandkalender von Detektiv Conan hier in Deutschland. Raritätenjäger haben die tatsächlich noch zu Hause bei sich hängen. Aber ist natürlich auch schon ein paar Jährchen her. Und jetzt bekommen wir ja, Detektiv Conan Tassen nach Deutschland. 22. Juni ist dort das Veröffentlichungsdatum. 9,95 soll eine solche Tasse kaufen, also ein recht fairer Preis, finde ich. Und wir haben vier verschiedene Motive zur Auswahl, die jeweils auf japanische Kalenderblätter angelehnt sind. Einmal ein Motiv mit Kaito Kid, einmal eins mit Ran und Shinichi und einmal eins mit, ja, Ran, Sonoko, Masumi und Conan. Und dann noch ein Bild mit, ja, sehr vielen Conans drauf in verschiedenen Positionen, das nicht vom japanischen Kalender kommt, sondern einfach, ja, mehrere Conan-Figuren nebeneinander geschustert, wenn man das so sagen kann. Sehen alle sehr schick aus. Mir persönlich gefallen die japanischen Kalenderblätter besser. Vor allem das mit Masumi, Ran und Sonoko ist mein persönlicher Favorit. Aber da sind die Geschmäcker ja verschieden und ich denke, alle werden sich gut verkaufen. Ja, die Tassen kann man jetzt auch schon seit einiger Zeit bei, oder seit kurzem, muss ich dazu sagen, bei Amazon kaufen und ja, demnächst, beziehungsweise am 22. Juni, werden sie dann ja in das Kase-Sortiment aufgenommen, sodass man es wahrscheinlich auch über den Kase-Shop dann bestellen kann. Und ja, 9,95 € finde ich einen sehr, sehr fairen Preis für eine Tasse. Ja, wenn ihr da Interesse habt, schlag zu. Jetzt müsstest du uns nur verraten, welches der Motive mit Ran, Sonoko und Masumi dein Favorit ist, weil da haben wir ja zwei tatsächlich. Ah, die mit den Kirschblüten, stimmt. Beim anderen sind sie so ein bisschen noch weiter im Hintergrund. Deswegen hatte ich sie gar nicht erwähnt. Die mit den Kirschblüten gefällt mir sehr gut, ja. Ja, ich würde mir vermutlich auch die beiden kaufen, also jeweils das aus Kyoto und das mit den Kirschblüten. Kaito Kid weiß ich nicht, vielleicht, aber das vierte Motiv auch eher nicht. Das sind ja so generelle Animations-Stockposen, die Con gerne mal hat. Auch in Japan zur Promo, gerade natürlich das, wo er zwinkert, ist ja ein so sehr standardmäßiges Bild von Conan. Was mich so ein bisschen irritiert, ist, dass auf dem mit den Stockposen ein anderes Logo drauf ist. Das wundert mich etwas. Er ist farblich nicht Stimmt, ja. ganz wie einheitlich, ne? Ich muss sagen, ich würde tatsächlich alle vier Tassen wahrscheinlich kaufen als echter Merchandise-Jäger. Und mir gefallen mich eigentlich alle Motive sehr gut. Und da ich zu Hause außer eine Weihnachtsmarkttasse, die ich mal gefunden habe, Von keine Conan. Tassen habe, nee, nicht von gar nicht. Ja, würde ich mir tatsächlich auch ein paar Tassen nicht schlecht machen. Und ja, wenn dieses eine Motiv tatsächlich noch so ein bisschen besonders ist, da das Logo noch anders ist, ist das schon interessant, sage ich mal. da mal zuzuschlagen. Und der Preis ist, wie gesagt, mit 9,95 € für eine Tasse und mit so einem schicken Motiv schon sehr fair, muss ich sagen. Das Logo auf der vierten Tasse sieht so aus wie das, was sie auch für das Verschwinden des Conan Edogawa hatten, wenn man sich daran erinnert. Da war das ja auch mit diesem Conan-Schriftzug so in diesem Gold umrandet. Ja, es ist ja auch nicht der Conan-Schriftzug, den wir jetzt einheitlich haben auf den neuen DVDs und Blu-rays von Kase, sondern ein anderer Conan-Schriftzug, zumindest hier noch. Nicht diese Pyramide oder wie man es nennen kann. Ja, und es ist ja auch Detective, ne? Stimmt, Nicht Detektiv. ja. Ja, aber zumindest die Farbgebung ist bei den anderen einheitlich. Naja. Ja, scheinbar gibt es da zwei internationale Logo-Versionen. Und die hat man übernommen aus der Vorlage, scheinbar. Naja, also ich habe das so gesagt, aber es ist natürlich, falls ihr euch jetzt fragt, oh, das finde ich aber nicht gut, es ist nur ein Schriftzug auf einer Tasse. Die Bilder sind das viel Wichtigere daran. Ja, würde ich auch so sehen. Also ich persönlich finde auch die Kalendermotive am schönsten und hatte auch die gleich ins Herz geschlossen, als ich sie gesehen habe, weil ich generell so von den Bildern her eher mag, wenn da mehrere Charaktere drauf sind und die Hintergründe dann noch so ein bisschen schön gezeichnet sind. Und ja, den Preis von 9,95 finde ich persönlich sehr günstig, weil soweit ich mich erinnere und wenn man mal so auf Messen guckt, dann liegt so der Standardpreis, wenn ich mich nicht täusche, so für Anime-Tassen bei 12 bis 15 Euro, wenn nicht sogar noch mehr. Und da liegen wir ja bei knapp 10 schon ein bisschen drunter. Wobei, wenn ich dann im Juni die Entscheidung treffen müsste, kaufe ich mir eine Tasse oder gucke ich mir Film 23 an, dann würden die Tassen, glaube ich, doch eher verlieren. Ich mache einfach beides. Ich nehme die Tasse mit ins Kino und dann. Ja. Trinkst dann eine Cola aus der Tasse, ja. Wie ein echter Fan. Musst du nur das Conan-Plüschi mitnehmen und die Wandkalender dort an die Wand hängen. Dann hast du alles Ja, auf jeden geschafft. Fall noch so Nägel, ne? Dann machen wir weiter mit dem Manga in Deutschland. Da haben wir auch wieder ein paar Meldungen für euch. Unter anderem ist seit dem 2. April erhältlich der 97. Detektiv-Conan-Band, der von Egmont Manga veröffentlicht wurde. Machen wir auf jeden Fall noch einen weiteren Themenpodcast zu. Ihr kennt das Ganze, der sich aufgrund der aktuellen Lage eventuell ein wenig verzögern könnte. Da müssen wir noch mal schauen, wann und wie wir das machen. Ja, genau. Aber ist auf jeden Fall veröffentlicht worden. Gibt's auch als E-Manga, sei hier aufgrund der aktuellen Situation noch mal dazu gesagt. Also falls ihr da momentan nicht die Möglichkeit habt, euch den kaufen zu können, könnt ihr den und den unbedingt lesen wollt, jetzt schon, dann könnt ihr ihn auch als E-Manga kaufen, sofern ihr nicht eh schon gelesen habt, also den Inhalt als Conan Weekly, da waren ja damals schon alle Kapitel verfügbar. Ja, und Details zum Inhalt des Bandes hat Lasse, wenn ich mich nicht alles täuscht. Ja, ganz genau. Wir haben natürlich wieder 11 Kapitel, die sich vier Fällen zuordnen lassen. Einmal die Auflösung des Falls aus Band 96 natürlich mit einem Kapitel mit Makoto und Masumi. Dann der von den Conan News Usern als bester Weekly-Fall 2019 gewählte Fall irgendwo im verschneiten Nirgendwo, Kapitel 1027 bis 31. Dann gehen wir mit Rumi Wakasa Kräuter sammeln für 3 Kapitel, bevor wir einen 4-Kapitel-Fall zur Hälfte beginnen, mit den ersten 2 Kapiteln des Antiquitätenschätzer Mordes mit Subaru, Masumi und Haibara, den wir hier im Podcast eher als bestenfalls 2019 für uns persönlich gesehen haben. Also ja, sehr viele schöne Kapitel. Schöne Fälle, ganz viele, in jedem Fall irgendein besonderer Charakter mit drin. Kann man sich auf jeden Fall drauf freuen. Band 98 erscheint ja jetzt im kommenden Monat im April am 15. April in Japan, was vermutlich auch nicht verschoben wird, weil, naja. Und dann soll laut Egmont Manga Shop Band 98 bei uns am 3. September erscheinen. Was ja durchaus drin ist, weil das war ja ähnlich bei Band 96. Der war ja auch im April erschienen in Japan und kam dann schon 5 Monate später im September zu uns. Das wird auch hier wieder scheinbar der Fall sein. Und Da kann man sich auf jeden Fall drauf freuen. Ja, dann haben wir noch eine weitere Meldung für euch betreffend Zero's Tea Time. Denn das Conan-Spin-Off, das es ja schon seit einigen Jahren in Japan gibt, das kommt jetzt zu uns nach Deutschland. Egmont Manga hat angekündigt, es wird kommen und die Details dazu hat Johannes. Ja, genau. Also der Egmont Manga hat schon einen Teil ihres Herbstprogramms für das Jahr 2020 bekannt gegeben und ein bisschen angeteasert. Und mit dabei ist dann auch der Name Zero's Tea Time gefallen. Und es war klar, dass dann dieser Band in Deutschland erscheinen wird. Mittlerweile ist es auch hat das Egmont Manga auch offiziell bestätigt in ihrem Newsletter. Es ist sogar auch ein deutsches Cover mittlerweile verfügbar. Und ja, Zero's Tea Time wird allerdings, das heißt Herbstprogramm 2020, aber das geht auch bis ins Jahr 2021 hinein. Und der deutsche Release soll im Januar 2021 dann stattfinden, also erst nächstes Jahr. Der Titel heißt, anders als vielleicht von dem einen oder anderen deutschen Fan erhofft, nicht Zero's Tea-Zeit, sondern man hat sich für den englischen Titel Zero's Tea Time entschieden. Und in dem Manga geht's, wie der Name schon sagt, um Zero, aka Bourbon, aka Toru Amuro, aka Rei Furuya. Könnt ihr euch aussuchen. Und lustigerweise interessiert oder hat Egmont Manga das angekündigt als ein Mystery-Manga. Hier muss man aber schon mal so ein Fragezeichen dahinter machen und dann auch vielleicht ein Ausrufezeichen, weil so ganz in die Mystery-Richtung, wie zumindest Detektiv Conan, geht es nicht. Es handelt sich, ich weiß nicht, hätte das eher in Slice of Life oder sowas, also so tägliche Geschichten quasi so eingeordnet. Ist auf jeden Fall nicht mit Kriminalfällen gespickt, der Band oder die Serie. Und behandelt einfach nur das tägliche Leben von dieser interessanten Persönlichkeit, die halt so viele Identitäten hat und die sollen alle so ein bisschen näher beleuchtet werden. Und der Manga selbst stammt auch nicht direkt von Gosho Aoyama, der fungiert hier nur als Supervisor, was auch immer das heißen mag, also er kontrolliert so ein paar Zeichnungen und sowas. Und ja, tatsächlich ist der Manga von Takahiro Arai, der schon Sander ja einige Manga-Bände von anderen Serien natürlich, seine eigenen Serien hatte und veröffentlicht hat. Und ja, so viel dazu. Zero's Tea Time Band 1 hat 10 Kapitel, die werden dann entsprechend auch in Deutschland in diesem Band erscheinen. Und geworben wird auch auf dem Cover schon mit Detektiv Conan, man hat diesen Schriftzug da schon eingebunden, um natürlich auch so die Leserschaft dann darüber zu übertragen. Das macht natürlich Sinn. Und es freut mich sehr, dass der Manga nach Deutschland kommt. Man hatte ja schon mit der Bourbon Selection oder Edition, ich weiß gar nicht, schon mal war ja die Vermutung da, dass man das schon mal geguckt hat, wie stark verkauft sich das? Ist das so ein Verkaufsargument? Würden denn die Conan-Leser dann auch umsteigen aus Zero's Tea Time und sich das mal anschauen? Und ich finde es einfach gut, dass es gemacht wird, auch wenn die Serie selbst, gerade natürlich für Mystery-Fans, ja, eher nicht so das Richtige ist. Es gibt viel Kritik zum Inhalt, was diesen Band angeht, weil er halt eben ja, sehr oberflächlich ist oder den einen oder anderen Charakter vielleicht auch in ein falsches Licht rückt, wo man sagt, naja, da gehört er nicht so richtig hin. Ja, das muss jeder für sich selber wissen, aber ich denke mal insgesamt, dass die Veröffentlichung nach Deutschland kommt, ist ein sehr gutes Zeichen für Detektiv Conan als Marke in Deutschland. Und ich freue mich schon sehr und werde natürlich zugreifen. Ich hoffe, das Cover, was jetzt gezeigt wurde, da steht nicht Vorabcover dabei. Aber ich hoffe, das ist es ehrlich gesagt, ein Vorabcover. Weil dieser Detektiv-Conan-Schriftzug, dass der so klein ist im Deutschen, liegt natürlich aktuell daran, dass der im Japanischen da auch ungefähr die Größe hat. Nur im Japanischen ist halt das Zero's Tea Time, beziehungsweise die japanischen Schriftzeichen ein bisschen größer, weil die ja vertikal normalerweise auch geschrieben werden und wesentlich größer sind als dieser deutsche Schriftzug. Das heißt, wir haben da einfach so ein winziges Conan-Logo und da riesig viel Platz. Da hoffe ich, dass da noch irgendwie was angepasst wird, dass wir da nicht irgendwie so eine komische weiße Lücke haben. Ja, Mystery weiß ich nicht. Weiß ich auch nicht, aber wenn ich auf egmontmanga.de gucke, dann haben die da auch nur die Genres Action, Romance, Mystery, Science Fiction und Fantasy, Boys Love, Specials und Comedy. Und auch wenn Zero's Tea Time öfters mal lustig ist, also ziemlich oft sogar, weiß ich nicht, ob ich es als Comedy-Manga einstufen würde. Das ist mit den Genres, die Egmont hat, vielleicht auch nicht ganz so einfach gewesen für die, es irgendwo einzuordnen. Ja, man muss dazu sagen, selbst Kaito Kid wurde ja schon als Mystery eingestuft. Dementsprechend, ja, wenn es hier Detektiv Conan Abklatsch ist, dann würde ich das auch als Mystery sehen, aber es passt natürlich nicht so ganz, wie Johannes sagte, eher Slice of Life als Mystery und dann vielleicht schon eher Comedy als Mystery, aber ja, das schauen wir uns dann alles natürlich an, wenn wir die Serie uns genauer anschauen. Ab 2021 ist ja noch eine ganze Weile hin. Aber ich bin persönlich auch froh, dass die Serie hier nach Deutschland kommt. Ich hatte ja schon vielfach gesagt, dass ich mir das wünschen würde, auch wenn es ja vielleicht inhaltlich nicht die allerbeste Serie ist. Aber gerade auch in Anbetracht dessen, dass wir nicht so viel Conan-Content momentan haben. Ich meine, wir haben die regulären Bände, die auch weniger werden, weil eben in Japan weniger nachkommt. Die Sonderbände, da sind wir auch sehr, sehr gut eingedeckt inzwischen mit japanischen Sonderbänden und noch mit Deutschland-exklusiven Sonderbänden. Die Short Stories gehen nicht weiter, die Anime-Film-Comics haben sich auch nicht sonderlich gut verkauft, wie man mutmaßen könnte, weswegen sie nicht fortgeführt wären, werden. und dementsprechend, ja. Schön, dass es ein weiteres Spin-off hier nach Deutschland schafft. Ist vielleicht das Logischste, was man machen könnte. Ja, mal sehen, wie sie sich dann verkauft. Lasse hatte ja vielfach gesagt, dass der Amuro-Sonderband so ein bisschen der Gradmesser dafür sein könnte, ob denn Zero's Tale nach Deutschland kommt. Ist natürlich jetzt recht zeitnah danach Das passiert, würde dass ich die jetzt, Ankündigung kam. Ja? also das würde ich jetzt mit der Ankündigung eher revidieren. Also das war eh nur Spekulation, aber jetzt, wenn das so eng dran ist, wie wir wissen ja, dass so auf dem deutschen Buchmarkt das mit den Ankündigungen, wenn die gemacht werden, dann ist das ja schon länger in Arbeit. Das muss man ja immer für den Buchmarkt viel früher alles organisieren, bevor es angekündigt wird. Also jetzt, wo die Ankündigung dafür so schnell nach dem Sonderband kommt, das ist kann eigentlich nichts mit den Verkäufen von der Amorous von Bourbon on the Rocks zu tun haben. Hatte der aktuelle verantwortliche Redakteur nicht mal sowas gesagt in einem Facebook-Post, dass er sich das vorstellen könnte, das nach Deutschland zu bringen, oder habe ich das Ja, das geträumt? haben. Nee, das hat Marco Walz und auch der Egmont Twitter-Account hat das auf Fanfragen öfter mal irgendwie so ein bisschen mit kokettiert. Immer mal wieder. Zero's Tale Zeit. Kommt Zero's Tale Zeit? Fragt ein Fan und der Egmont-Account schreibt dann irgendwie: Möglich. Vielleicht. Wir haben schon mal davon gehört. Ja, besser ist das, dass sie davon gehört haben. Was mich persönlich ein bisschen stört auch, ist der Titel der Serie Zero's Tea Time ist natürlich Englisch und ja, Short Stories ist auch Englisch, auch wenn das ein eher erfundener Name ist, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, Zero's Tea Time, muss man sich mit anfreunden. Zero's Tea Zeit hätte ich besser gefunden, aber Zero's Tea Time geht auf jeden Fall auch, geht aber nicht so gut von den Lippen, finde ich. Aber wird man sich dran gewöhnen und ja, wenn das die Entscheidung so ist, dann nehmen wir das so und ja, Zero's Tea Time, Band 1. Ja, wie gesagt, Short Stories. Hätte man Detektiv Conan Kurzgeschichten draus machen können. Vielleicht. Aber ja, wann kommen nochmal Mangas mit deutschen Titeln wirklich raus heutzutage? Das ist ja. Detektiv Conan. Deutscher geht's nicht. Nein. Naja, wir haben das ja auch mit den Selections und Editions von den Sonderbänden, die ja auch immer mal englischen Titel haben, von daher, ja. Ja, genau. Bourbon on the Rocks sei dazu gesagt. Black Belt Edition. Karate und Orchideen ist ja wieder deutsch. Ja, ist auch ein Mix. Eine Sache, die ich noch dazu sagen wollte, Zero's Tea Zeit oder Zero's Tea Time hat zwar 10 Kapitel im ersten Band. Dazu muss man aber sagen, das erste Kapitel ist 24 Seiten lang, weil es eben das erste war. Die restlichen Kapitel sind aber alle 12 Seiten lang. Und das gilt auch für alle anderen kommenden Kapitel. Zero's Tea Zeit oder Zero's Tea Time und auch Wild Police Story, das andere Spin-off. Die haben pro Kapitel nur so 12 Seiten. Also falls ihr jetzt denkt, irgendwie so, ach ja, in früheren Conan-Bänden, als die Conan-Kapitel ab und zu mal oder öfter mal 18 Seiten hatten, da gab es ja auch Conan-Bände, wo nur 10 Kapitel drin waren. Aber das ist hier nicht der Fall. Also die Kapitel sind relativ kurz, weil es eben eher Slice of Life mäßig ist. Die Manga haben ja öfter mal eine eher reduzierte Seitenzahl pro Kapitel. Und das wird dann insgesamt ein bisschen aufgefüllt mit so ein paar extra Seiten, so immer zwischen den Kapiteln, wo dann so, man kennt das vielleicht aus anderen Mangas, im Hauptkon-Manga ist es nicht so üblich, aber in anderen Manga kennt man das, dass so zwischen den Kapiteln so eine Bleistiftzeichnung auf so einer Seite ist, was dann so ein bisschen extra ist. Und ich glaube, hinten drin im Band sind noch ein paar Storyboard-Zeichnungen, sodass man irgendwie von den 130 Seiten, die der Band nur mit den Kapiteln hat, auf irgendwie 150 Seiten vielleicht am Ende kommt. Aber es ist eher ein bisschen was Dünneres. Ja, machen wir direkt weiter mit den Detective Conan Weekly Kapiteln. Da hatten wir auch wieder einige neue, beginnend mit Kapitel 1048, Warum weinst du? Und ein paar darauffolgende Kapitel. Und den Inhalt wird uns Lasse näher bringen. Genau, lustigerweise haben wir jetzt durch diese zeitlichen Abschnitte des Podcasts, wie das alles rausgekommen ist, jetzt auch perfekt den Fall geteilt, wie er auch in den Bänden geteilt sein wird. Denn das erste Kapitel dieses Falls 1047, was wir letztes Mal besprochen haben, wird auch in Band 98 noch mitkommen. Und die drei Kapitel, die jetzt kommen, dann erst in Band 99, wann auch immer der kommt. Wir setzen den Fall fort auf der Geburtstagsparty von dem Model und der Schulkameradin von Ransono Komasumi und auch wohl Shinichi. Ja. Er macht nicht so deutlich, dass er sie kennt, aber scheinbar schon. Und es ist eigentlich der Hauptfokus nicht so sehr auf dem Fall, weil der Fall an sich ist ein bisschen lasch. Stattdessen gibt es sehr viele Szenen zu dem Flashback, den Mary hat, nämlich an die Zeit, wo sie geschrumpft wurde. Denn sie wurde auf der Vauxhall Bridge in London gegenüber vom MI6 Hauptquartier, was am Vauxhall Cross liegt, was direkt an der Vauxhall Bridge ist, direkt in der Themse. Dort wurde sie vor einigen Monaten tatsächlich erst geschrumpft, denn ihr wurde das APTX verabreicht damals von Wermut tatsächlich. Wermut hatte sich als Tsutomu Akai verkleidet, um Mary zu täuschen, doch sie hat Wermut dann dementsprechend ein bisschen ausgetrickst und konnte die Verkleidung durchschauen. Aber Wermut ist nicht allein gekommen, sondern hatte noch zwei namenlose Backup-Agenten dabei, die Mary mit Pistolen bedroht haben. Deswegen konnte Wermut die ganze Situation doch noch auflösen. Die Infiltration des MI6 als Tsutomu Akai, der in diesem Flashback als MI6-Agent bestätigt wurde, das heißt Tsutomu, wenn man sich erinnert, Shuichi hat das ja so ein bisschen angedeutet, mein Vater war nicht FBI, sondern Punkt, Punkt, Punkt. Ja, sein Vater war MI6-Agent, ebenso wie Mary, die auch eine MI6-Agentin ist. Und von Wermut dann eben auf der Vauxhall Bridge per Kuss, also Wermut hat sich das so zwischen die Zähne gesteckt, die Kapsel und Mary dann geküsst, dadurch ihren Schluckreflex ausgelöst und sie gezwungen, das Gift zu schlucken. Aber als Mary dann angefangen hat, sich vor Schmerzen zu winden, ist sie versehentlich über das Geländer der Vauxhall Bridge in die Themse gefallen, weswegen Wermut da nicht mehr viel machen konnte und musste dann abziehen und konnte den Tod nicht bestätigen. Dieser Flashback spielt tatsächlich nach den Ereignissen im Wermut-Arc, das heißt, sie wusste da eigentlich schon, dass das Gift schrumpfen kann und hat es trotzdem verwendet. Ist natürlich die Frage, ob das eine Anweisung war und sie musste es verwenden, um keinen Verdacht zu erregen, oder ob sie Mary am Leben lassen wollte, was ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen kann, aber darüber gibt es aktuell Spekulationen. Und das ist so ein bisschen das, was damals passiert ist. Wir kommen dann wieder zurück in die Gegenwart, Fallermittlung und so, Masumi und Conan klären den Fall auf, können den Täter überführen. Tatsächlich, der einige sehr simple Tricks verwendet hat, wie zum Beispiel, dass man schnell aufsteht und dadurch eine Erdbeere leicht verrückt. Das ist so eine der wichtigsten Komponenten in diesem Fall gewesen. Spannend. Nein, ich will gar nicht so sarkastisch klingen. Es ist ein ganz normaler Fall und der ist auch ganz gut, aber er reißt eigentlich vom Hocker und es ist mal wieder so, dass die Flashbacks halt wesentlich interessanter sind, beziehungsweise auch die Haupthandlung in der Gegenwart in Conan. Masumi will ja immer auch das Gegengift von Conan irgendwie erbeuten. Und als der Täter mal wieder sich so denkt, ich will mich nicht verhaften lassen, ich schnapp mir lieber irgendwas und greife greift die Detektive an, um dann zu entkommen. Schmeißt sich Masumi vor Conan und umarmt ihn und sagt so: Conan, nein, ich beschütze dich. Während halt Ran mit zwei Tritten den Täter fertig macht. Und Masumi dann sagt: Oh ja, gut, Gefahr vorbei, ne? Fall abgeschlossen, tschüss. Und Conan dann merkt: Oh, sie hat meine Medizinbox geklaut. Doch Conan hat schon vermutet, dass Masumi an das Gegengift ran will, nachdem sie es gesehen hat, und hat einen unfassbaren Trick verwendet, den Masumi absolut nicht verhindern konnte und der sie komplett outplayed hat. Denn er hat das Gegengift aus der Medizinbox genommen und in eine andere Tasche seiner Jacke getan. Und deswegen hat Masumi am Ende kein Gegenmittel, aber Connens Mundentzündung hat sich dadurch gebessert, dass er den Fall aufgelöst hat, beziehungsweise hat er wahrscheinlich einfach nicht mehr dran gedacht, dass das Sprechen wehtut, als er im Rausch eines Falles war. Und schließt mit den Worten: Fälle aufzulösen ist für ein Detektiv doch immer noch die beste Medizin. Und damit begeben wir uns eine klitzekleine Pause. Der nächste Fall beginnt schon bald, nämlich am 8. April in Japan und dementsprechend dann auch 5 Tage danach im Detective Conan Weekly, hoffentlich. Denn Kapitel 1050 wurde in Deutschland bereits wegen der Homeoffice-Situation bei Egmont Manga, sind natürlich auch von der Corona-Situation betroffen, musste der verschoben werden. Er konnte nicht am dementsprechenden Montag rausgebracht werden nach dem Kapitel, sondern wurde auf den Freitag derselben Woche verschoben. Hatte Egmont Manga diesmal sogar von sich aus kommuniziert. Und da muss man einfach mal sagen: Wow, das habt wir, wir waren kollektiv schockiert. Sagen wir lieber, wir waren positiv überrascht. Das klingt nicht Ja. so negativ. Ja, ich wollte gerade so einen Witz machen. Wow, es hat erst eine globale Pandemie gebraucht, bevor Egmont Manga endlich mal was kommuniziert zu Detective Conan Weekly. Aber das ist eigentlich zu. Es klingt ein bisschen zu gehässig. Also wir sollten uns einfach darüber freuen, beziehungsweise ich freue mich darüber, dass es immerhin kommuniziert wurde. Und wir hoffen natürlich, dass Kapitel 1051 dann am Montag erscheinen kann und dass sich die Homeoffice-Situation bei Egmont Manga dann eingependelt hat, beziehungsweise natürlich auch, dass innerhalb des Egmont Manga-Teams natürlich auch niemand erkrankt. Ich nehme jetzt mal an, die Homeoffice-Sachen sind einfach alles Vorsichtsmaßnahmen, ohne dass was akut vorliegt und dass wir dann die Veröffentlichung da ganz normal genießen können. Ja, also um das auch nochmal deutlich zu sagen, also wir haben natürlich auch als Fans und sowas ein Verständnis für die Situation. Ich meine, das betrifft ja sowieso alle. Das ist, wie gesagt, absolut in Ordnung, wenn es deswegen eine Verschiebung gibt und so. Ich glaube, da gibt es niemanden, der sich dann deswegen darüber beschweren würde. Na gut, vielleicht ein paar Twitter-Trolle oder so, aber grundsätzlich niemand ernsthaft darüber beschweren würde. Und wir würden uns einfach nur wünschen, dass auch in normalen Zeiten einfach bei solchen Sachen wie Verschiebung und sowas, ich meine, selbst da haben wir ja dafür Verständnis, nur es muss halt vorher kommuniziert werden. Also das bitte auch beibehalten, wenn diese Weekly-Erscheinung, dass da einfach Verschiebungen vorkommen oder so, dass man das kommuniziert über Twitter oder Facebook oder was auch immer. Das wäre einfach super. Und zum Fall selbst muss ich sagen, insgesamt, wie Lasse schon sagte, also das Interessante sind natürlich die Flashbacks. Ich war auch sehr fasziniert von diesem zeitlichen Zusammenhang, wie das stattfindet. Man hatte das ja schon so ein bisschen, naja, ein bisschen erahnen können, aber dass das so, wie Lasse schon sagt, so genau so zusammenhängt, diese Schrumpfung, und dass sie dann direkt danach im Fernsehen quasi dann Conan sehen mit Holmes Schüler und so weiter. Also das fand ich schon sehr interessant. Und diese Spekulationen, die natürlich jetzt beginnen. Aber insgesamt der Fall selbst, also ich glaube, ich wusste am ersten oder im zweiten Kapitel, wo dann gesagt wurde, ja, da wurde nicht schreibender Stift bei ihm gefunden mit Nagellack. Also ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, aber für mich war das klar, dass man damit einen Stift wieder zum Schreiben bringen kann. Ich hatte das schon mal irgendwo gesehen oder so. Und dann war mir klar, okay, ich weiß, wer der Täter ist. Ist jetzt wirklich nicht so spannend und steckt da auch nicht so viel dahinter. Und auch diese Szene mit dieser Erdbeere, die Lasse angedeutet hat, fand ich schon sehr kurios tatsächlich, also wie das gemacht wurde und auch dargestellt wurde im Manga. Auf jeden Fall, der Fall war dann, ja, ist so ganz schwierig zu bewerten, falltechnisch eher schlecht, aber so insgesamt auch diese Szene mit dem Kuss, wurde ja auch viel drüber diskutiert, oder diesen vermeintlichen Kuss, um dieses Gift da zu übertragen. Ja, finde ich auf jeden Fall sehr spannend. Also diese Rückblicke und sowas und das Drumherum um den Fall, das war wirklich sehr sehenswert. Und ja, ich freue mich auch, wenn es weitergeht. Ich habe mir tatsächlich schon aus der allgemeinen, im ersten Kapitel aus der Situation den Täter fast schon erschlossen, weil ich habe so gesagt, okay, die Yumi ist eine Klassenkameradin von Ran und so, Schülerin einer Tatern-Oberschule. Die ist es nicht, weil die soll bestimmt irgendwie mal im Hintergrund wieder auftauchen oder beziehungsweise ist als Klassenkameradin ganz nett bestimmt zu haben in der Hinterhand. Ihre Schwester und der Bäcker waren zusammen auf der Schule. Das heißt, wenn Yumi nochmal auftaucht, könnten die beiden da irgendwie noch ihre Romance-Story haben, weil sie irgendwie zusammen auf der Schule waren. Also muss es der vierte sein. Und so war es dann auch. Also, wenn man so ein bisschen die Romance-Tropes anwendet, kann man auch tatsächlich auf die richtige Lösung kommen. Schlussfolgerungen durch Metaebenen, Gags, immer einen Versuch wert. Genial, ja, so muss man es machen. Ja. Und den Kuss fand ich tatsächlich sehr toll, weil es Wermut mal wieder in ein sehr schönes Licht rückt, dieses klassische Femme Fatale mäßige, was er immer so anhängt. Und so eine Vergiftung per Kuss ist natürlich so eines so sehr klassische Bildsprache. Und das finde ich sehr toll, vor allem weil Femme Fatale ja, habe ich in der Diskussion nachgeguckt, Femme Fatale, denen auch was wie so Succubus-mäßig, Hexenmäßiges nachgesagt wird. Und Mary bezeichnet Wermut tatsächlich in dem Kapitel auch als Hexe mit den 1000 Gesichtern, was in diesem Zusammenhang auch irgendwie schöne Bildsprache ist. Ich weiß jetzt nicht, ob das beabsichtigt war, aber ich finde es jedenfalls ziemlich nett und diesen Kuss. Es gibt tatsächlich Leute, den stört das wegen, weil sie keine lesbische Liebe in ihrem Detektiv konnten wollen. Und diesen Leuten muss man natürlich sagen, dann lest halt was anderes und seid nicht so intolerant. Und tatsächlich, lustigerweise, als dann irgendwelche illegalen arabischen Scanlations von dem Kapitel aufgetaucht sind, wurde dieses Panel mit einem riesigen weißen Punkt zensiert. Da muss man auch nur sagen, da sind wir aber mal komplett raus und hoffen einfach. Oder es gibt sogar Leute, die sagen, wird das im deutschen Manga zensiert werden? Und ich muss sagen, wer das glaubt, Der lebt noch. da falle ich, Ja. ja, also da falle ich glatt vom Glauben ab, ehrlich Ich gesagt. glaube, der lebt auch noch ein paar Jahrzehnte zurück. Und ich muss auch sagen, das da überhaupt rein zu interpretieren, finde ich schon mutig, weil ich glaube, das war nicht die Intention hinter diesem Panel, um da jetzt irgendwie was Homosexuelles bei Wermut oder bei Mary irgendwie dann noch reinzubringen oder so. Also ich glaube, das war nicht die Intention. Und wenn man das liest, sollte das eigentlich auch klar werden. Also ich glaube, wenn EMA das zensieren sollte, dann hätten sie erstens deutlich mehr Arbeit, die sie da reinstecken müssten, und zweitens hätten sie dann auch einen riesigen Shitstorm an der Backe. Also das in Deutschland funktioniert das so rum, glaube ich, nicht und ist ja auch die ja richtigere Variante so rum, muss man so klar sagen. Ja. Und das Weekly-Kapitel ist natürlich auch nicht zensiert. Also, und wir wissen ja, Egmont Manga macht sich bei der Übertragung von Weekly auf Band fast keine Mühe, also können wir das in diesem Fall auch nicht erwarten. Spaß! Und es war ja auch schon mal so, wer sich daran erinnert, an diesen Fall mit Eske damals, da gab es ja auch so eine Kusssituation, wo man dachte, das wären zwei Frauen, das wurde ja auch nicht zensiert. Ist schon Jahre her. Man dachte, es wären zwei Männer, aber einer davon war eine Frau, weil die Ach so, Eske ja war die gut, Bilderin. dann, ne, so, aber es war zweimal gleiches Geschlecht. Aber da müssen wir uns auf jeden Fall in Deutschland, glaube ich, auch keine Gedanken machen. Also so weit sind wir schon als Gesellschaft, dass Bücher nicht diesbezüglich zensiert werden. Aber es ist interessant, wie das international aufgenommen wird. Das auf jeden Fall, ja. In China war es tatsächlich auch, ich habe nochmal nachgedacht, in China war es tatsächlich auch so, da wurden Leaks veröffentlicht, denn die Chinesen kommen immer irgendwie an Spoiler ran, bevor das Magazin veröffentlicht wird. Wie das denn? Naja, Magazine kommen ja immer ein bisschen früher in den Laden, damit die rechtzeitig im Regal stehen können. Und meistens bezahlen sie irgendeinen japanischen Buchladenangestellten, dass der eine Magazin vor Veröffentlichungsdatum aus dem Lager klaut. Und die haben das dann auf ihrem Weibo, das ist ja so das japanische Twitter, veröffentlicht. Spoiler, unter anderem mit dem Kuss. Und das wurde dann von Weibo mit einem Strike wie man es von YouTube zum Beispiel auch kennt, entfernt. Allerdings nicht mit einem Copyright-Strike, weil das irgendwie Urheberrechtsverletzung ist und irgendwie gelegal, sondern wegen homosexuellem sexuellen Inhalt, wegen dem Kuss tatsächlich, wurde das Ja. auf Weibo entfernt. Aber ich meine, hier reden wir über irgendwelche arabischen Fansachen und über die staatliche geprüfte chinesische Twitter-Plattform. Das sind Standards, an die wir uns natürlich in Deutschland nicht zu gewöhnen brauchen, Gott sei Dank. Klopf auf Holz, auch wenn jetzt teilweise Leute japanische, ja, chinesische autoritäre Maßnahmen im Zuge der Corona-Krise generell feiern. Scheinbar mancher wünscht sich das auch für Deutschland. Muss ich sagen, ich bin froh, dass wir in sehr vielen Bereichen nicht ansatzweise so autoritär unterwegs sind wie in China. Dankeschön. Und so verknüpfen wir Conan mit Gesellschaftskritik, mit der Corona-Krise. Es ist alles, über sechs Ecken kommt Conan einfach überall hin. Genau, so ist es. Machen wir dann weiter mit der spoilerfreien Zone. Da haben wir natürlich noch einen neuen Film, der demnächst in Japan starten soll. Zumindest ist das der aktuelle Stand der Dinge. Das kann sich bis zum Release des Podcasts schon geändert haben, eventuell. Ihr lest, also aktuelle Informationen lest ihr natürlich auf conannews.org, aber Stand jetzt soll der Film 24, The Scarlet Bullet, Hiro no Dangan in den japanischen Kinos starten am 17. April. Und dazu wurde auch ein finaler Trailer veröffentlicht, schon vor einigen Wochen. Und den hat sich Lasse genauer angeschaut und analysiert. Ganz genau. Wir sehen im Film einen sehr großen Fokus darauf, auf den Zug, den Japanese Bullet, den wir ja auch auf dem Poster und im ersten Teaser-Trailer schon mal gesehen haben, den 1000 km/h schnellen Vakuumtunnel-Magnetschwebezug. Wir sehen mehrere Szenen davon, wie Mary und Masumi unterwegs sind und tatsächlich eine Kampfszene zwischen Subaru und Masumi und auch Mary tatsächlich, die irgendwie mit ihren geschrumpften Formen da immer noch kämpft und Subarus Maske bekommt einen Riss, während er gegen die beiden kämpft. Ach, wird da endlich Subarus Identität für Masumi enthüllt werden? Ja, Ja, klar. glaub ich eher nicht. Allerhöchstens wird irgendwas enthüllt werden, was wir jetzt dank dem letzten Fall im Manga mit MI6 schon wissen. Im Trailer wird jetzt tatsächlich Mary auch ganz offen als MI6-Agentin bezeichnet, also nehme ich mal an, das spielt ja alles schon mit rein. Wir sehen einen Gasangriff auf eine Stätte der World Swords Games, wo Hyperion ran reinkommen, wo natürlich Ran mal wieder sagen kann: Shinichi, hilf uns. Sehr toll. Danke, dass ihr die Ran immer in den Trailern so darstellt, obwohl sie selbst in manchen Filmen nicht mehr diese Rolle hat. Glücklicherweise. Ja, und das FBI und Shukichi sind auch noch irgendwie da und Yumi auch. Aber es ist, der Fokus ist natürlich die Akai-Familie, die Shukichi, Masumi, Mary, Shuichi, alles, überall müssen die alle eine Rolle spielen. Und das wird in diesem Trailer auch deutlich. Tatsächlich muss ich sagen, für mich persönlich hat dieser Trailer nicht so viel bewirkt wie der kurze Trailer, weil der kurze Trailer war ja dieses Jahr 30 Sekunden, tatsächlich auch ohne die übliche Conan-Musik. Und ohne Erzählerstimme von Conan, der uns irgendwas über den Film erzählt, sondern es war ja nur so ein 30 Sekunden mit so einer dramatischen orchestralen Musik und nur irgendwie zwei Zeilen Dialog und dann eben Hiro no Dangan, der Filmtitel genannt. Und der Trailer hat mich tatsächlich deutlich mehr auf den Film Vorfreude gemacht als dieser lange Trailer, der dann am Ende doch irgendwie ein kleines bisschen zu schablonenmäßig und ein bisschen zu langweilig war, meiner Meinung nach. Ja, also ich fand, als Trailer war er völlig in Ordnung. Ob das jetzt zu schablonenmäßig ist, weiß ich nicht. Ich fand es ganz interessant. Man musste immer so ein bisschen auf die Details achten, wie du schon sagtest. So, das eine, wo die Maske dann gerissen ist, aber ich fand es auch ganz interessant zu sehen, wer sitzt denn da jetzt eigentlich hinten bei Sarah auf dem Motorrad? Also bei Masumi, ist das jetzt Mary oder ist das Conan? Ja. Das ist Mary, man sieht die Augen. Genau. Und ja, solche Details halt, dass man da ein bisschen eher drauf guckt und ja, natürlich ist das dieses Akai-Familien-Setting stark im Fokus gewesen. Bin mal gespannt, wie man dann noch FBI und so mit einbaut und was Yumi noch für eine Rolle hat. Ja, werden wir sehen. Muss aber sagen, ich fand den Trailer jetzt auf jeden Fall nicht schlecht. Und muss aber auch sagen, der Teaser hat mir ziemlich gut gefallen. Also vielleicht ist da einfach auch das Gefälle zu groß, dass der Teaser zu gut war. Aber der Trailer ist auf jeden Fall nicht schlecht, ja, wie ich finde. Und tatsächlich, aber ein Detail, was ich tatsächlich gut fand, so ein kleines Detail, was man verpassen konnte, ist, dass scheinbar, weil es werden ja im Laufe des Films Sponsoren dieser World Sports Games, Olympische Spiele, Rip-Off entführt und im Trailer sieht man ganz kurz, kann man verpassen und wenn man sich nicht an den Charakter erinnert, sich nicht dran denken, aber man sieht tatsächlich wohl Shiro Suzuki, den Vater von Sonoko, der mit geschlossenen Augen und einem Klebeband über dem Mund kurz zu sehen ist. Also scheinbar wird auch Shiro Suzuki mal wieder einen Filmauftritt erhalten und dann auch gleich entführt werden. Blöd gelaufen für ihn. Ja, aber wirklich. Ja, und man muss dazu sagen, inzwischen unter, wenn man auf dem Conan Twitter, die Conan Filme haben ja auch einen eigenen Twitter-Account, Conan Movie. Und tatsächlich da unter jedem Post, was sie machen, inzwischen, also ich habe mir jetzt mal so immer die ganzen Kommentare angesehen, die ganzen Tweets darunter, und fast jeder Tweet dreht sich darum, entweder es ist eine Frage, wird der Film verschoben, oder gleich eine Aufforderung, bitte verschieben Sie diesen Film. Und ganz wenige Leute freuen sich einfach nur so über die News, die gerade gepostet wird, aber wirklich das meiste dreht sich darum, hey, wollt ihr den Film nicht verschieben oder hey, was ist mit dem Film? Wird er jetzt verschoben? Fragezeichen. Und ja, wie gesagt, wir wissen es jetzt noch nicht. Aber ihr kennt das ja mit Corona, solltet ihr vielleicht inzwischen kennen. Die Lage kann sich tatsächlich Tag für Tag ändern. Und ich kann mir nicht, also ich persönlich kann mir nicht vorstellen, dass der Film ins Kino kommt. Nach der Ich aktuellen Lage, denke wie es auch ist. nicht. Und ich hoffe auch nicht, dass er ins Kino kommt, denn ja, da wird wieder Millionen ins Kino strömen und zusammen dort sitzen. Hoffentlich nicht. Oder es würde ein Flop werden. Das wollen wir natürlich auch nicht. Dementsprechend ist eigentlich die Verschiebung das Sinnvollste, was man machen kann. Ich meine, selbst der James Bond-Film wurde ja verschoben auf später im Jahr. Dann sollte es auch Conan nicht, ja, kein Zacken aus der Krone brechen, wenn man einmal den Film aufgrund einer solchen, ja, weltweiten Pandemie tatsächlich auf später im Jahr verschiebt. Ich hoffe, das machen Sie und ja, mal sehen, was sich da so tun wird. Ansonsten, ja. Jetzt mal dieser Schwerpunkt, die World Sport Games, wie wir jetzt mittlerweile wissen, also die Olympischen Spiele, die finden ja auch dieses Jahr nicht mehr statt. Das heißt, man ist da auch nicht irgendwie, dass wenn man es verschieben würde, um ein paar Monate, dass man dann irgendwie nicht mehr up to date ist vom Thema her. Also das Stimmt, wäre ja. immer noch aktuell, das ist auch noch eine Rolle, aber ich kann mir auch vorstellen, die werden natürlich selber genau überlegen, werden wir da ein neues Rekordeinspielergebnis erzielen? Wahrscheinlich nicht. Und dass diese Überlegung schon eine Rolle spielt, zu sagen, okay, wir verschieben den Film um 2 Monate oder je nachdem, oder erstmal auf unbestimmte Zeit. Ich würde es mir auf jeden Fall auch wünschen und gerade, ich denke mal, wenn der Raum Tokio noch irgendwie abgeriegelt wird oder so, wenn sich da die Situation verschlimmert und dann natürlich ein riesengroßes Publikum nicht gucken kann, dann wird es ganz klar verschoben und ja, wir müssen jetzt einfach mal abwarten, wie sich die Lage in Japan da entwickelt. Ja, wird schwierig, denke ich, aber insgesamt den Film tatsächlich zu zeigen. Der aktuelle Doraemon-Film, Doraemon ja ein sehr beliebtes Kinder-Franchise-Anime-Manga, wurde unter anderem auch verschoben und auch der Filmstart von Disneys Mulan ist ja verschoben worden, der ursprünglich in Japan am selben Tag rauskommen sollte wie Detektiv Conan, Film 24 und auch ganz viele andere Filme zum Beispiel. Also man kann es ja im Prinzip nicht aufzählen, nur so die prägnantesten Beispiele jetzt genannt, auch James Bond, wie Philipp schon gesagt hat, auch verschoben. Ja, also. Ich glaube, Con ist tatsächlich so einer der letzten Filme, der in diesem Zeitpunkt rauskommt, der tatsächlich noch an dem Veröffentlichungsdatum festhält bis jetzt. Ja, Aber wer weiß, vielleicht ist das ja ich eine stimme zu. Strategie, dass man sagt, okay, das gibt nur einen Film im Kino, den die Leute dann schauen und das ist Conan. Und ja, nein, wir hoffen es mal nicht. Ja. Na, und ich stimme zu, ich sehe nicht, wie sie das halten können. Und ich hoffe nicht. Weil das Ding ist. Es war in den letzten Wochen so die Meldung, dass Champions League-Spiel zwischen Atalanta Bergamo und dem FC Valencia, was tatsächlich trotz Corona-Warnung noch stattgefunden hat, wurde jetzt unter anderem dafür identifiziert, dass sich die Ausbreitung des Coronavirus in dieser Region Bergamo extrem verschlimmert hat, wurde tatsächlich festgemacht und auch in Norditalien allgemein sich dadurch die Lage sehr verschlechtert hat. Und dieses Fußballspiel konnte so als Quelle davon identifiziert werden. Und ich möchte nicht in Zukunft die Schlagzeilen lesen, Coronavirus-Explosion in Tokio wegen dem Release von Detektiv Conan Film 24. Das wäre eine sehr große Tragik. Und da möchte ich auf keinen Fall, dass sowas passiert jetzt. Ganz allgemein natürlich keine Corona-Explosion, was dadurch, das muss dadurch eigentlich passieren. Also, ja, also ich finde es auch, ich finde es ganz ehrlich unverantwortlich, dass sie den Film bisher noch nicht verschoben haben. Jetzt von allen Fan-Dingern abgesehen und so, klar, wir wollen den Film alle irgendwie sehen, das wäre toll, wir sind Conan-Fans, wir wollen das, wir sind gehypt ein bisschen, aber. Ich könnte den nicht guten Gewissens ins Kino bringen, wenn ich Toho wäre, Toho, der Publisher in Japan von dem Film. Ich könnte da nicht guten Gewissens vorstehen und sagen, ja, wir bringen den Film jetzt raus und locken die Massen damit ins Kino. Und selbst Das ich geht würde einfach jetzt nicht. sagen, wenn ich in Japan wäre, nein, ich würde nicht ins Kino gehen und mir den Film anschauen, weil ich das nicht könnte aufgrund der aktuellen Situation. Ich würde lieber zu Hause bleiben und mir stattdessen einen alten Film auf DVD angucken, vielleicht. Ja, also man sollte es auf jeden Fall verschieben, menschlich und natürlich auch finanziell, wobei das vielleicht sogar der entscheidendere Ausschlag sein dürfte. Ja, möge man fast meinen. Es geht halt keiner ins Kino und menschlich natürlich, um die Ausbreitung einzudämmen, ganz klar. Ja, vielleicht lösen sie das ja auch so, wie Kaze das mit Anime On Demand hier gemacht hat. Und dass sie den Film vielleicht vorab irgendwie da an irgendeinem Streaming-Portal anbieten oder so. Und dann später nochmal ins Kino bringen oder, ja, mal schauen. Also, ist auf jeden Fall richtig, den Film zu verschieben, eben wie alle anderen Sachen auch gerade verschoben werden. Es ist eine Ausnahmesituation und da darf sowas auch eigentlich gar nicht stattfinden. Also das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Es ist ja jetzt aktuell so, dass Filme, die kurz vor Corona ins Kino kamen oder auch ein bisschen länger vor Corona ins Kino kamen, wie zum Beispiel Die Eiskönigin 2 oder jetzt der Horrorfilm Der Unsichtbare. Der Unsichtbare, der kam glaube ich so Ende Januar, Anfang Februar und war jetzt dann einen Monat im Kino und die bringen jetzt irgendwie schon fast, nachdem der Kinorun jetzt beendet ist, schon fast ein paar Wochen danach die digitale Fassung und auch Die Eiskönigin 2 kommt irgendwie. Die digitale Fassung auf Disney Plus irgendwie 3 Monate vor planmäßig wegen Corona. Also für die Filme, die schon im Kino waren, da sieht man es ja jetzt öfter und da könnte ich mir das vorstellen, dass sie das vorziehen. Aber Filme, die noch gar nicht im Kino waren, und die eben einen großen Kinorun erwarten, kann ich mir nicht vorstellen, dass das vorher schon digital gezeigt wird. Also dann halt, dann glaube ich, dass sie den Film lieber auf Halde halten, und dann warten, bevor sie es digital veröffentlichen, ehrlich gesagt, weil dadurch, verlieren sie finanziell viel zu viel. Und das ist ja auch gar kein Vergleich zu dem, was in Deutschland ist mit der Anime Night verglichen mit dem Conan Run in Japan im Kino zur Erstveröffentlichung. Auch hier nochmal die Information aus dem Podcast Schnitt. Inzwischen ist bekannt, Film 24 wird nicht am 17. April 2020 in den japanischen Kinos starten, sondern ist vorerst auf unbestimmte Zeit verschoben. Sobald es weitere Informationen dazu gibt, werden wir euch natürlich darüber informieren. Auf dem offiziellen Twitter-Account wurde außerdem eine Nachricht von Gosho Aoyama veröffentlicht mit dem Wortlaut: Entschuldigung an alle, die sich darauf gefreut haben. Bitte warte noch etwas länger auf die Veröffentlichung des Films. Wir befinden uns in schweren Zeiten, aber lasst uns nicht nervös werden, lasst uns ruhig bleiben und unser Bestes geben. Also, Film 24 wird nicht am 17. April starten, sondern ist auf unbestimmte Zeit verschoben. Hier noch der Disclaimer dazu. Weiter geht's mit dem Conancast. Ja, machen wir weiter mit positiven Nachrichten. Und zwar wurde in Conantown in Japan eine neue Statue von Detektiv Conan eröffnet, eingeweiht. The Great Detective Turned Small, so heißt die Statue. Und ja, ist eine Statue oder ein Abbild dessen, wie Conan im Tropical Land gefunden wird, ganz am Anfang der Serie, wo eben die Taschenlampen auf ihn leuchten. Das gibt es jetzt in Statuenform, direkt vor dem Stadtbüro in Conantown in Japan mit einem Fotospot versehen, für alle, die dort gerne ein Foto schießen wollen. Ja, lohnt sich auf jeden Fall dort mal vorbeizuschauen, wenn man die Möglichkeit hat und in Japan ist. Und genau, neben weiteren Statuen in Conantown definitiv ein Highlight vor dem Stadtbüro, brandfrisch neu eröffnet. aktuell den geplanten Besuch eher verschieben. Ich glaube, eine Einreise ist gar nicht mehr möglich nach Japan oder wenn nur in Quarantäne, die man dann erstmal verbringen muss. Also jetzt erstmal absehen, aber dann bitte gerne irgendwann wieder. Genau, ja, so muss es richtig gesagt werden, ja. Dann haben wir noch, wie gewohnt, die Einschaltquoten für euch aus dem vergangenen Monat, beziehungsweise aus dem Februar. Da hatten wir zunächst zwei Wiederholungen Mord auf der Skihütte. Mit 7,6% war Conan dort jeweils auf dem zweiten und dritten Platz. Dann hatten wir die Mystery Tour, die auch recht gut ankam, mit 7,6% und 7,3%. Der dritte und der zweite Rang bei den Anime-Serien und dann noch die Wiederholung Notruf von oben, Episode 196. Dort etwas schlechter mit 5,9% auf dem dritten Rang. Ja, aber dennoch akzeptable Einschaltquoten, wenn nicht sogar gute Einschaltquoten. Ja, ist interessant, dass auch Wiederholungen, gerade von wirklich ganz alten Episoden, muss man ja sagen, also noch im 100er-Bereich rum, also darunter und darüber, dass die noch so gute Quoten einfahren, finde ich schon spannend tatsächlich. Ja, da fragt man sich natürlich, warum bringen sie überhaupt noch neue Episoden, wenn auch die alten gute Quoten reinbringen. Aber ja, ich weiß nicht, man kann ja, muss ja vielleicht auch mal bedenken, dass die Folgen halt schon so alt sind, dass es manche Leute gibt, die sie vielleicht gar nicht kennen oder im Anime noch nie gesehen haben. Also wenn sie die nicht auf DVD haben, ja, dass es manchmal vielleicht auch schwierig ist, eine Folge Episode 88 nochmal irgendwie zu sehen, wenn man die gerne sehen möchte. Und das ist nochmal so eine Wiederholung im Fernsehen natürlich eine tolle Möglichkeit. Ich meine, bei uns in Deutschland werden ja die Serien immer wieder wiederholt oder die Staffeln wiederholt. Ich meine, wir haben die deutschen Folgen jetzt schon, weiß nicht, 100 Mal gesehen, gefühlt. Aber vielleicht hat man in Japan da, weil es auch nur diesen wöchentlichen Rhythmus gibt, gar nicht so die Möglichkeit, das dann natürlich für umsonst im Fernsehen zu sehen. Also vielleicht ist das ein Grund, warum die Einschaltquoten da auch noch hoch sein können. Gerade wenn man vielleicht zu jung war, um die beim letzten Mal der Ausstrahlung gesehen zu haben. Ja, und die DVDs sind ja in Japan, glaube ich, auch viel teurer als hier, weswegen sich wahrscheinlich viele Japaner die Home-Variante gar nicht gekauft haben oder leisten konnten. Und ja, wie gesagt, gerade bei Conan, die ja 100 Episoden hat, ihr kennt ja die aktuelle Zahl, da kann man durchaus auch schon mal die Handlung einer Episode vergessen oder ja, sich nicht mehr an die früheren Folgen erinnern oder einfach sich darüber freuen, die mal wieder zu sehen. Und ja, schön, dass da zumindest für Alternativen gesorgt wird, da ja der Anime aktuell eben auch viele Füller für uns bereithält. Genau, machen wir weiter mit dem japanischen Anime, wo wir gerade schon bei den Einschaltquoten waren. Jetzt geht's weiter mit den Episoden. Episode 971 bis 974, ein Vierteiler. Das Ziel ist die Verkehrsabteilung des Polizeipräsidiums. Ja, und diesen Vierteiler stellt uns Olli vor. Ja, wir kennen den Fall bereits aus dem Manga. Jetzt wird er animiert dargestellt im Fernsehen als Episode oder als Episoden. Und ja, wir beginnen im Prinzip, wie der Titel schon sagt, es geht mal wieder um die Polizistinnen und es geht um Naeko Mike und Kazunobu Chiba. Da beginnt die Episode und zwar ist Naeko auf dem Weg zum Polizeipräsidium zu ihrer Arbeit, ist etwas spät dran und beeilt sich da ein bisschen. Dann läuft sie plötzlich Chiba über den Weg und ja, dann erschreckt sie sich so ein bisschen, weil oh, da steht Chiba, oh mein Gott. Und er ist natürlich auch so ein bisschen, er weiß ja gar nicht, wer sie ist, ne? Und dann, wie man das in Japan so macht, überlegt er und neigt sich so zur Seite und sie macht das komischerweise auch und ja, plötzlich fällt sie kopfüber aus ihrem Bett, denn sie hat diese Begegnung nur geträumt und muss aber wirklich zur Arbeit hechten, weil sie spät dran ist und ja, dann sind wir in der Realität im Polizeipräsidium, diesmal kein Traum und ja, da trifft sie sich dann mit Yumi und dann unterhalten die sich da so ein bisschen auch mit Miwako, dann kommt Chiba plötzlich dazu und ja, Naeko ist dann trotzdem so, oh mein Gott, es ist Chiba und Sie hat irgendwas mit Knoblauch gegessen und deshalb könnte sie Mundgeruch haben und verdeckt sich dann so ein bisschen und versteckt sich so ein bisschen und ja, dann bekommen wir so ein bisschen Gespräche mit, so wie das unter Kollegen üblich ist und dann erfahren wir, dass Chibas Partner halt nicht mit kann aus gesundheitlichen Gründen und Yumi, wie sie halt so ist, in Sachen Liebesenge sagt, hier, nimm doch meine Kollegin mit, schubst sie so hin und dann überlegt Chiba erstmal so, man könnte denken, hey, jetzt kann er sich endlich erinnern, weil er sieht sie von ganz nah und er kommt aber nur auf die Idee, dass dass Mieke zu jung aussieht für eine mögliche Observationspartnerschaft und dass da eventuell Missverständnisse aufkommen. Und ja, deshalb lehnt er das Angebot ab und dann gehen die drei anderen ihrer Arbeit nach und ja, Mieke ist da natürlich nicht besonders begeistert von, weil er sie immer noch nicht erkannt hat. Und ja, dann verabredet sie sich mit Kolleginnen aus dem Verkehrspolizistinnen-Kollegium zum Karaoke und dort singt Naeko ihren Frust raus und Yumi konnte nicht mitkommen. Und ja, dann ist Naeko am Ende des Abends so ziemlich betrunken und wird dann von ihrer einen Kollegin nach Hause begleitet. Und die andere geht dann halt selbst auf dem Heimweg, wird dann von einer Person angesprochen und die bittet darum, in der Toilette im Park mal nachzusehen, weil da ein kleines Mädchen wohl weinen sollte. Dann geht sie dorthin, die Kollegin, wird dann von der Person angegriffen, kann sich zunächst noch verteidigen, weil sie Judo-Kenntnisse hat, wird dann aber durch einen Elektroschocker außer Gefecht gesetzt und dann schwingt diese Person einen Baseballschläger und ja, ermordet die Polizistin, die am nächsten Tag gefunden wird von ihren Kollegen, beziehungsweise von Takagi und Miwako, den Kollegen aus dem Polizeipräsidium, Morddezernat. Und ja, dann gehen die Ermittlungen sozusagen los. Dann wird Naeko und Yumi kommen auch dazu, weil sie zufällig gerade in der Nähe waren. Und dann werden die so ein bisschen befragt, weil die ja kurz vor der Tat noch miteinander zusammen waren. Und dann wird auch die Kollegin dazugeholt, die Shiori. Und ja, die war halt nicht mit dabei, hat aber irgendwie so eine Eingebung, die sie aber nicht mit ihren Kolleginnen teilt, sondern erstmal ja von dannen zieht. Conan ist dann auch mit am Tatort, wie sollte es anders sein? Und sie kriegen dann sozusagen die Sterbenachricht der Polizistin raus, die nämlich irgendwie auf eine Schaukel in dem Park deutet, können damit aber nichts so wirklich anfangen. Wir sehen dann in der nächsten Szene, wie Shiori den vermeintlichen Täter konfrontiert und ihn bittet, sich zu stellen, was in den seltensten Fällen gut ausgeht und auch hier nicht, denn der Mann dreht den Spieß kurzerhand um und bringt auch diese Kollegin um aus der Verkehrspolizistenabteilung. Und somit haben wir das zweite Opfer, was dann eben ja auch am nächsten Tag oder später gefunden wird und der Polizeihauptkommissar Hyore Kuroda wird dann natürlich eingeschaltet, weil ja, er ist der Chef vom Ganzen und sehr, stellt das Ganze sehr schnell als Serienmord dar und ermahnt alle Kolleginnen zur Vorsicht und arbeitet mit Hochdruck daran, den Mann zu finden. Und ja, auch die Shiori hat eine Sterbenachricht hinterlassen, eine mysteriöse Nummer auf ihrem Handy, die kann aber nicht erreicht werden, da meldet sich keiner und ja, dann ermitteln die so ein bisschen in die alle möglichen Richtungen. Yumi ist dann auch mit von der Partie und hat auch eine Eingebung, will dann was überprüfen. Da kommt es dann auch noch zu einem kleinen Zwischenfall, wo man denken könnte, Yumi ist jetzt das nächste Opfer, aber da sage ich mal, der Schein trügt, um bei Episodentitel zu bleiben. Ja, dann kommen Sie tatsächlich hinter die wahre Bedeutung der Sterbenachricht? Denn beide Polizistinnen haben auf ein Halteverbotsschild gedeutet, auch das erste Opfer, denn hinter den Schaukeln befand sich so ein Schild. Und ja, dann Kommen Sie hinter die Bedeutung, sag ich mal, dieser wahren Sterbenachricht, können dem Täter so auf die Schliche kommen, wer denn das sein könnte, weil es gibt auch drei Tatverdächtige aus den Verkehrspolizistinnenabteilungen, die halt Verkehrssünder, die wurden angehalten wegen verschiedenster Delikte und das sind unsere drei Verdächtigen, die auch genannt werden, so mal als kleine Nebeninfo in dem Fall. Und ja, einer von den dreien wird es dann gewesen sein. Und Conan kann dann mit Hilfe von einigen sprachlichen Begebenheiten hinter die Bedeutung der Sterbenachricht kommen, eben den Täter herausfinden. Der war allerdings in der Zwischenzeit nicht untätig und will sich immer noch an einer gewissen Yumi für den Mord an ihrer oder beziehungsweise Selbstmord, den die Verkehrspolizistinnen veranlasst haben sollen, eben an ihr rächen und hat deshalb auch alle anderen Verkehrspolizistinnen ermordet. Und um eben an Yumi ranzukommen, hat er sich einer Geisel bemächtigt, nämlich ihrer Kollegin Naeko Miike. Und ja, die gerät jetzt in Bedrängnis, weil sie natürlich sagt, sie weiß natürlich, dass Yumi umgebracht werden soll und sagt dann natürlich, ich verrate dir nicht, wo sie ist, weil sonst bringst du sie um und das ist nicht gut. Und der Täter verliert dann irgendwann so ein bisschen die Geduld und sagt dann, ja gut, wenn du mir nichts sagst, dann bringe ich stattdessen einfach dich um, hast du selbst Schuld. Und dann sind natürlich Chiba und Conan so ein bisschen in Zugzwang, denn die beiden sind in der Nähe der vermeintlichen Geiselnahme, das finden sie dann raus. Und ja, dann geht es darum, können sie den Täter stellen, wird es noch ein weiteres Opfer im Polizistinnen-Serienmord geben oder nicht? All das verrate ich an dieser Stelle nicht. Ich lasse euch bei diesem Spannungsbogen hängen. Wobei, wenn ihr den Manga-Fall gelesen habt, müsstet ihr die Auflösung kennen. Und ja, wir hatten hier, wie gesagt, ein 4-Kapitel-Episoden-Fall und sprechen jetzt mal so darüber, wie denn die Umsetzung dieses Falles war. Und ja, generell kommen wir dann zur Bewertung, wie und wie es die Episode gefallen hat. Ja, du hast eben schon angedeutet, es sind 4 Episoden und es sind 5 Kapitel für die Episoden quasi, die benutzt wurden. Ich glaube, das hatten wir zuletzt bei dem Nocturne der Detektive. Ich muss sagen, hier hat mir die Umsetzung eigentlich ganz gut gefallen. Wir hatten im Vorfeld schon spekuliert gehabt, im letzten News-Podcast, falls ihr euch erinnert, ob vielleicht neue Szenen dazu animiert werden und so und nicht so viele Recaps passieren, wo nochmal ewig lang das durchgekaut wird, was in der letzten Folge passiert, um so irgendwie die Zeit totzuschlagen, sage ich mal. Das ist hier, fand ich zumindest, hatte ich nicht so den Eindruck, also klar, es gab Recaps von hier zu Beginn eines jeden Falles, der auch mal 1 bis 2 Minuten gedauert hat, aber es hielt sich noch in Grenzen, wie ich fand. Und auch die Rückblicke in der Serie selbst hielten sich auch in Grenzen. Ich glaube, in der 3. Episode gab es nochmal so einen Recap, wo dann Conan, nochmal, wo er so überlegt hatte, nochmal alle Sachen durchgegangen ist im Kopf. Aber ansonsten fand ich es eigentlich ganz gut und es gab auch ein paar extra Szenen, die so natürlich so im Manga nicht drin waren. Ich erinnere mich dann zum Beispiel gleich zu Beginn, wo dann der Täter noch mit seiner Frau oder Freundin da ein Bild angeguckt hat und sich dann so an Szenen zurückerinnert hat, wo sie ihn so angesprochen hat und dann sich so bewegt hat, was wir natürlich im Manga nicht hatten, wo halt einfach noch mehr extra Szenen drin waren oder auch das ein oder andere, hatte ich schon den Eindruck, wurde da nochmal neu hinzugefügt als Szenen. Natürlich jetzt keine gravierenden Veränderungen, das ist klar, aber einfach nochmal so ein paar extra Szenen drin, die wir vorher nicht hatten. Das fand ich eigentlich dann wirklich sehr gut und muss sagen, die Umsetzung insgesamt, ja, hat mir gut gefallen und fand ich besser, wie gesagt, als beim Nocturne der Detektive. Und zum Fall selbst, ja, ist, finde ich, nicht der spannendste. Also so ein Serienmord irgendwie unter Polizisten, das hätte ich irgendwie spannender gefunden. Also, ja, hätte ich mir spannender vorgestellt. Liegt vielleicht daran, dass wir den Täter zu Beginn schon die ganze Zeit gesehen haben, den Täter so ein bisschen verfolgt haben, quasi auch in seinen Handlungen. Wie er das gemacht hat, wurde ja schon direkt zu Beginn als Silhouette gezeigt und so und auch seine Gedanken, was er so gesagt hat. Ich weiß nicht, ob das so gut war oder es nimmt ihm halt so ein bisschen was Mysteriöses. Den Fall selbst fand ich ganz gut und auch dieses mit den Straßenschildern, mit dem No, was das bedeutet und mit England und die Hintergründe. Das fand ich wirklich eine coole Geschichte und apropos Geschichte, die Liebesgeschichte natürlich zwischen Yarikomike und Chiba fand ich auch gut gewählt und muss sagen, die 4 Folgen haben mich schon sehr gut unterhalten und auf jeden Fall natürlich klare Verbesserungen zu den sonstigen Filler-Episoden, die wir jetzt mal in letzter Zeit geboten hatten. Ja, hat mir gut gefallen, muss ich sagen. Ja, würde ich mich anschließen. Also ich fand auch sehr schön halt, dass hier die Geschichte von Chiba und Naeko fortgesetzt beziehungsweise, sag ich mal, endlich abgeschlossen wird. Wir kennen ja die Entwicklung der Liebesszenen mittlerweile und dann so, warum erinnern die sich denn nicht? Also die sehen doch wirklich gleich aus und wie es halt so ist, ne? Und deswegen fand ich das Bild dann am Ende sehr schön, wo er sie dann eben über diesen Zebrastreifen über die Ampel trägt, diese Schlussszene war ganz gut. Und dann eben auch, was Johannes schon angesprochen hatte, so ein paar ja, kleinere, erweiterte Extraszenen, die man so aus dem Manga nicht kennt. Da wir aber den Manga hier schon hatten, ist mir das so an einigen Stellen ein bisschen mehr aufgefallen, was denn da so noch so mit ergänzt wurde und wo dann eben so die Dialoge auch ein bisschen mit ergänzt worden, als Beispiel, wo dann Yumi und Miwako eben über die Sache mit dem Parkschild sprechen, wo dann Miwako erst auf der falschen Fährte war und Yumi dann so sagt, nee, erinner dich mal daran, wie das war, und dann kommen wir wieder in das Gespräch des Mangas so mit rein. Und ja, was wir dann auch hatten, was mir ganz gut gefallen hat, auch als kleines Extra, war die Gesangseinlage von Conan, als er eben dieses Lied Funkel, Funkel, kleiner Stern gesungen hat. Da hat er im Manga nur 2 Zeilen von sich gegeben. Und hier war es halt auch richtig schön gesungen mit Ton. Und er hat auch hier die Zeit gehabt, die ganze erste Strophe zu singen am Ende bei der Konfrontation mit dem Täter dann. Und ja, das hat mir sehr gut gefallen. Und ja, auch die Story an sich, so diese Tragik hinter dem Täter und dessen damalige Geschichte mit dem Mord und wie sich das, beziehungsweise Selbstmord und wie sich das dann so alles ergeben hat, fand ich auch sehr schön. Ja, fand ich rundum gelungen, diese 4 Episoden, die Umsetzung. Und ich habe mich hier auf eine Bewertung von 4 von 5 Polizistinnenmützen eingestellt, vergeben, wie auch immer man es nennen will. Stimmt, das ist sehr gut, dass du es nochmal erwähnt hast mit dieser Gesangseinlage. Das hat mir auch ziemlich gut gefallen, muss ich sagen. Und ich stelle mir das auch richtig, also das kam richtig gut rüber, dieser Effekt, weil er hat das ja gesungen, um den Täter abzulenken. Und in seiner Stelle hätte ich es auch sehr komisch gefunden, wenn ich da in so einem verlassenen Planetarium stehe. Auf einmal höre ich ein Kind anfangen zu singen und es läuft dann so aus den Schatten heraus. Und so, was machst du denn hier? Und ja, ich habe ihn hergeschickt, damit er dich ablenkt, mit Chivas Line. Das war schon sehr, sehr cool, muss ich wirklich sagen. Und auch in der Karaoke-Box, da wurde ja auch so ein bisschen gesungen. Fand ich insgesamt schon sehr cool. Tatsächlich, hat mir auch gut gefallen. Und wenn wir schon bei Funkel, Funkel, kleiner Stern sind, dann vergebe ich auch 4 von 5 Sterne für diese Umsetzung. Ja, zum runden Abschluss des News-Podcasts werfen wir noch einen Blick auf die kommenden Episoden, die uns jetzt im April erwarten. Und dort hat, wie gewohnt, Lasse den Überblick. Ganz genau, jetzt schon gestern bereits kam eine Wiederholung von Episode 881, der Zauberer der kleinen Wellen Teil 1, und dann nächste Woche am 11. April dementsprechend der zweite Teil dieses Strandflashbacks mit der Familie Akai wird wiederholt. Sie nennen es zwar Remaster, aber ich weiß jetzt nicht, wie sie diese Folge irgendwie digital remastern wollen, da sie ja bereits in 16 zu 9 produziert wurde. Aber nun ja, dann am 18. April, quasi einen Tag nach aktuellem Kinostart, die ehemal, was früher als Magic Files war, das Tie-In zu dem Film, nämlich Episode 975, das Staubmysterium der Baker Einkaufsstraße, und dann am 25. April ein weiterer Filler, Episode 976, das Geheimnis der Suche nach der Ehefrau. Ja, wir Müssen noch mal abwarten, was das jetzt mit Film 24 ist, wie das verschoben wird oder auch nicht. Aber ich denke mal, die Tie-In-Episode dazu wird trotzdem am 18. April laufen, unabhängig davon, was sonst irgendwie passiert. Ja, ein Monat, der ganz im Zeichen der Akai-Familie steht. Auch wenn der Grund dafür, warum es im Zeichen der Akai-Familie steht, vielleicht nicht mehr in diesem April stattfinden wird. Genau, warten wir mal ab, was es denn mit dem Film 24 auf sich hat, ob der wirklich in die japanischen Kinos kommt. Das erfahrt ihr natürlich auf connynews.org tagesaktuell, wenn sich da etwas verschieben sollte. Wenn dort nichts diesbezüglich steht, dann heißt es natürlich, dass der Film am 17. April in die japanischen Kinos kommt. Dann werdet ihr auch am 17. April eine dementsprechende Meldung dort sehen, logischerweise. Ja, behaltet das also immer im Auge und folgt uns auch auf unseren sozialen Plattformen. Twitter.org, genau. Twitter.com/Conny News, Facebook.com/Conny News, Instagram.com/Conny News. Wir haben noch unser Wiki, ConnenWiki.org, unser Forum, ConnenForum.org. Wir haben einen Discord-Server, ConnenNews.org/Discord, wo ihr übrigens auch die aktuellen News findet, davon mal abgesehen. Der hat jetzt übrigens die Marke von 1000 Mitgliedern erreicht, also falls ihr uns dort beitreten wollt, seid ihr herzlich dazu eingeladen. Wir haben auch einen YouTube-Account, youtube.com/ConnyNews, und das war's heute mit den Verweisen. Ich bedanke mich fürs Zuhören, sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss, bleibt zu Hause, wascht euch die Hände, haltet Abstand, stay safe. Lies Conan, hast du vergessen. Ja, vielen Dank fürs Reinhören und bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Ja, ich verabschiede mich auch und falls ihr gerade viel zu Hause seid, könntet ihr ja auch die Zeit nutzen, um sämtliche Conan-Casts nachzuholen. Da gibt es eine ganze Oh ja. Weile, weil wir nicht wissen, wie lange wir noch zu Hause bleiben müssen. Von daher vielen Dank, dass ihr uns auch heute zugehört habt und weiterhin zuhören werdet. Bis zum nächsten Mal.